Verrückter Kerl. Einfach diese Partie so zu vermasseln. Nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Tja, schade. Der Angriff war gar nicht mal so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt. Doch, doch, das muss man ihm lassen. Das war Schachnovelle von Stefan Zweig in einer Hörspielbearbeitung von Klaus L. Gröbner. Die Rollen und ihre Sprecher: Erzähler Gerd Westphal, Dr. Blatt Willi Trenk-Tribitsch, Professor Max Noack, McConnor Wolfgang Schirlitz, Freund Kurt Lieck, Centovitsch Mario Adorf, Ferner Georg Barmann, Martha Marbo und andere. Regie Werner Hausmann.